And again, we're back. Und wir sind schon wieder da. Walter. Careful that you never put your root in material things or in money. Passt auf, dass ihr niemals eure Wurzeln in materielle Dinge oder in Geld setzt. Do you know, I will never forget when I had a phone call. Wisst ihr, ich werde nie vergessen, als ich dieses Telefongespräch hatte. I was promised a certain amount of money to help the orphanage work here in Brazil. Wo mir ein bestimmter Geldbetrag für die Arbeit in den Waisenhäusern hier in Brasilien versprochen wurde. At the moment the phone conversation was over, I said. Im Moment, als dieses Telefongespräch beendet war, sagte ich. My confidence is not in money and not in anybody who gives me money. Herr, mein Vertrauen liegt nicht im Geld und nicht in irgendjemandem, der mir Geld gibt. It's only in you. Mein Vertrauen ist nur in dir. Well, that money was never given to me. Dieses Geld habe ich nie bekommen. Because I didn't have my roots in it, there was no insecurity. Aber da ich nie meine Wurzeln darin hatte, war da auch keine Unsicherheit. Ich war vollkommen sicher. We have always had everything that we needed and more. Wir hatten immer alles, was wir brauchten und sogar mehr. I remember when we begin, the first church began to be raised up. Ich erinnere mich, als wir die erste Gemeinde gründeten. Under our ministry in also das war durch unseren Dienst in Österreich. And a group of people who were taking care of that, we were sitting together and talking for a long time. Wir saßen da so mit einer Gruppe von Menschen beisammen, die sich darum kümmerten und redeten lange miteinander. We had to make a very, very important decision. Wir hatten eine sehr, sehr wichtige Entscheidung zu treffen. And involved a whole lot of finances. Und zwar bezüglich den Finanzen. So everybody was talking and trying to figure things out. And trying to strategize and be wise. Alle überlegten hin und her, um die richtige Weise und Strategie zu finden. And the Lord said to me, und der Herr sagte mir, he said, Reinhard, never make a decision based on finances. Always make it on what I've shown you. You should. Er sagte mir, Reinhard, triff nie eine Entscheidung auf Basis von Finanzen. Triff sie immer auf der Basis dessen, was ich dir gezeigt habe, was du tun solltest. It was like an eye-opener. Das hat mir auf einmal die Augen geöffnet. I said, guys, we're having the wrong conversation. Und ich sagte, Leute, wir führen hier die falsche Konversation. All talking like business people. Wir reden alle wie Geschäftsleute. Trying to figure out the money thing. Um die Lösung für die Geldangelegenheiten zu finden. Yeah. We've never figured out the most important thing. What is God wanting us to do? Aber wir haben hier das Allerwichtigste übersehen. Was möchte Gott, dass wir hier tun? You see, once we understand that whenever God guides, God also provides. Wisst ihr, wenn wir erst einmal verstehen, dass wenn Gott führt, dann stellt er auch alles zur Verfügung, was dafür notwendig ist. Put our roots in money anymore. Dann brauchen wir unsere Wurzeln nicht mehr ins Geld zu legen. Question. Eine Frage. What would you rather have? Was möchtest du lieber haben? Enough money to feed 10,000 people? Genug Geld, um 10,000 Menschen zu ernähren? So is. Or enough faith that you can simply transform a couple of fish and bread and feed 10,000 people? Oder genug Glauben, dass du einfach ein paar Fische und Brote verwandeln kannst, um 10,000 Menschen zu ernähren? What would you rather have? Was würdest du lieber wollen? The money to buy good wine for a wedding? Das Geld, um guten Wein für eine Hochzeit zu kaufen? Or the faith to change water into the best wine for the wedding? Oder Glauben, um Wasser in den besten Wein für diese Hochzeit zu verwandeln. I would like to have the second. Ich würde lieber das zweite wollen. Und ich sage euch wieso. Because with the money you can feed the people once, you can have one wedding only. Weil mit dem Geld kannst du einmal Menschen ernähren und du kannst einmal eine Hochzeit haben. Faith, you can do it whenever you want to. Und mit dem Glauben kannst du immer helfen, wenn du willst. I'm not saying don't be wise with money. I'm not talking about this whatsoever. Also wir sagen nicht, dass du nicht weise mit dem Geld umgehen sollst oder nicht darüber reden sollst oder was auch immer. They're suffering because they're making stupid decisions. Aber viele Menschen leiden, weil sie dumme Entscheidungen treffen. That's not what I'm talking about. Aber darüber rede ich nicht. I'm talking about because you feel a security because there is money in the bank account and you have a good income. Ich rede darüber, dass du eine gewisse Sicherheit hast, weil du Geld auf der Bank und ein gutes Einkommen hast. And then when you lose it, you suddenly are faced with complete insecurity because it has no security. Und dann, wenn du es verlierst, wirst du mit Unsicherheit konfrontiert, denn Geld hat keine Sicherheit. Do you know, I know so many pastors. Weißt du, ich kenne so viele Pastoren, die mit einem guten Einkommen leben. Suddenly they realize that you know what they're doing as a pastor doesn't even make sense. Und plötzlich realisieren sie, dass das, was sie als Pastor tun, eigentlich gar keinen Sinn macht. They realize in reality they're just caught in a clerical prison that they're not even called. Sie realisieren, dass sie einfach in einem klerikalen Gefängnis gefangen sind, wozu nicht einmal berufen sind. And then the biggest fear that they're facing. Und die größte Angst, der sie jetzt gegenüberstehen, ist folgende. Oh my God. Oh mein Gott. Wer wird mich jetzt versorgen? Think about this question. Denk über diese Frage nach. They put their roots in money. Now it dries up. Sie haben ihre Wurzeln in Geld gelegt und nun ist ihr Vorrat zu Ende. Lord, wenn sie ihre Wurzeln in den Herrn gelegt hätten, hey, und der Herr gesagt hätte, hey, das ist jetzt vorbei, ich habe dich nie dazu berufen, dann hätten sie vollkommenen Frieden darüber. Sie wären in Sicherheit. Paul hat das gelernt und Jesus hat uns gesagt, so zu leben. Use money, but never put your trust in it. Verwende das Geld, aber setze niemals dein Vertrauen darauf. It's a dangerous thing to do and the fruit will be terrible insecurity. Es ist so gefährlich, so zu handeln und die Frucht davon wird fürchterliche Unsicherheit sein. Tomorrow we will talk about another root. Morgen reden wir über eine weitere Wurzel. It's a really, really interesting root too. Und das ist auch eine wirklich interessante Wurzel. Many Christians have put all the trust into it and now they suffer terrible fruit. Viele, viele Christen haben ihre Wurzeln darin und ernten nun die schreckliche Frucht davon. See you tomorrow. Bis morgen. Later.